Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ich zeige euch mehrere Sachen und sie sollen machen, was ich sage. Ich zeige euch mehrere Sachen und sie sollen machen, was ich sage. Prenez. Nehme. Nehme. Donnez-moi les lunettes. Gehen mit Brille. Gehen mit Brille. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Legt Bleistift aufs Briefsäckel. Legt Bleistift aufs Briefsäckel. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Drehe das Glas rum und dann nehme die Schere. Drehe das Glas rum und dann nehme die Schere.